Abschnitt 52 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Dies ist das Haus der Opfer. In Paris reißt man die Morgue nieder. Schon seit langem hatte das ebenerdige Haus auf der Cité-Insel aufgehört, ein Rendezvous-Platz neugieriger und sensationslüsterner Passanten zu sein. Das Tor war gesperrt und wer in den letzten Jahren hinein wollte, musste klingeln und sich dem Portier mit seinen Befürchtungen legitimieren. Man fragte zitternd, ob nicht seit gestern ein Kind in rotem Cartoon-Kleidchen hier abgeliefert worden war, ob nicht in der letzten Woche eine brünette 17-jährige Frau in schwangerem Zustande hier Unterkunft gefunden habe oder ein Greis mit Krücken. Verneinte der Portier, so konnte der Frager von dannen gehen, bis zum nächsten Tage von einem Hoffnungsschimmer erhellt. Die großen Tage der Pariser Morgue waren vorbei, die Katastrophen der unbekannten Toten. Die Leichen vom Tage des Bastillensturmes sind längst agnosziert, die Nachfolgenden der großen und der zwei kleinen Revolutionen sind vergessen, in den Labyrinthen der Katakomben vermodert. Und seit dem Mai 1871 hat die Pariser Morgue fast nur Einzelgäste beherbergt, so wenige, dass es sich nicht mehr lohnte, sie zu einem Ausstellungsobjekt für Gaffer zu machen. Daher fällt das Totenhaus von Paris dem Tode anheim. Aber in Berlin, in der Hannoverschen Straße, ist fast täglich die Tafel hochgezogen, Leichenschauhaus geöffnet. Der Kampf ums Dasein ist in Berlin unvergleichlich mörderischer. Hier ist auch Erwerbs- und Liebesleben noch immer von militaristischer Mentalität ergriffen. Und um alle Todesopfer ohne Schauhaus sicherzustellen, müsste man jedem Bewohner eine Legitimationskapsel an die Tasche nähen lassen, wie den Soldaten der Marschkompanien. Während das Pariser Leichenschauhaus eine Vergangenheit hat, hat die Berliner Morgue eine Gegenwart. In den Umsturztagen von 1918 waren Hekatomben von Erschossenen hier aufgestapelt. Zur Zeit der Spartakistenaufstände im März 1919 brachte jeder Tag einen Zuwachs von 150 bis 200 Leichen. Hierher schafften einige Soldaten einen unbekannten Mann, auf dem Wege zur Rettungsstation gestorben. Als ob sie nicht gewusst hätten, dass dieser unbekannte Karl Liebknecht heiße, der einzige Abgeordnete Deutschlands, der gegen den Krieg gekämpft hatte, der einzige, der allen Menschen Deutschlands und des Auslands bekannt war. Hierher wurde einige Wochen später eine unbekannte Frauensperson geschleppt, aus dem Landwehrkanal aufgefischt. Man stellte fest, dass der Leichnam 110 Kolbenhiebe und etwa 30 Tritte von genagelten Schuhsohlen aufweise und dass die Tote Rosa Luxemburg heiße. Hierher brachte man 1922 den Soldaten der französischen Kontrollkommission, der in der Friedrichstraße erstochen worden war, wofür Deutschland 1 Million Goldmark Sühne zahlen musste. In der kreuzgeschmückten Totenkapelle des Leichenschauhauses, von wo nur die Verlassensten der Verlassenen zu ihrer Beerdigung gefahren werden, sprach der Rabbiner den Totensegen und Entente-Generale umstanden in Gala den Sarg. Auch der Generalgouverneur Armeniens, Cemal Azmi Bey, und sein Freund Professor Bahadin Shakir, die in der Ulanstraße von persischen Fanatikern erschossen worden waren, und der Redakteur Nabakov, den im Saal der Philharmonie die gegen Miljukow gerichtete Kugel traf, der ehemalige Großvisier Talaat Pascha, der von Feinden der Jungtürken im Berliner Westen den Todesstoß empfing, und der indische Autonomist und Englandfeind Zahir Ahib fanden im selben Jahr hier ihre vorletzte Ruhestätte. Das waren politische Affären, die Aufsehen hervorriefen, und die Namen ihrer Opfer waren in aller Munde. Jedoch die Opfer des rasanten Berliner Erwerbstempos bleiben zumeist auch unbekannt, wenn man ihre Namen festgestellt hat. Am Tage, da der Telegrafendraht ausführlich über die Leichenfeier Rathenaus berichtete, meldete er im Ausmaß eines Telegrammblanketts, dass 35 Menschen tot ins Leichenschauhaus gebracht wurden. Sie hatten sich auf die Trittbretter eines Stadtbahnzuges stellen müssen, Klammer auf, weil der schon überfüllt war, und der nächste erst nach 5 Minuten ging, Klammer zu, und waren in der Schönhauser Allee durch einen entgegenkommenden Zug hinuntergefegt und überfahren worden. Das Haus von Rudolf Mosse stürzte ein, und vor den Auslagskästen im Leichenschauhaus stauten sich Frauen und Kinder, um in den ausgestellten Resten von 13 Menschen ihre Gatten und Väter zu erkennen. In den unterirdischen Kammern, die nicht für die Besichtigung frei sind, da hier nur die Leichen aufbewahrt werden, deren Namen man kennt, deren Todesursache aber, Klammer auf, nach § 157 der deutschen Strafprozessordnung, Klammer zu, im anstoßenden Obduktionssaal oder im Institut für forensische Medizin festgestellt werden muss, ist kein Plätzchen leer. 3 übereinander angebrachte Bretter hat jede dieser Kabinen, und auf jedem liegt ein toter Mensch. Ein Mädchen mit rotem Bubikopf, Frauen, die sich mit Leuchtgas oder mit Kohlengas umbrachten, Männer mit Revolverschüssen in der Herzgrube oder mit zerschmetterten Gliedmaßen, Sprung aus dem Fenster. Einen hohen Prozentsatz stellen Frauen, die keinen Selbstmord begehen wollten und ihn doch begingen oder begehen mussten, indem sie eine unbefugte Operation an sich vornehmen ließen. Kleine Kinder sind immer da, Neugeborene, 6 Wochen und 1 Jahr alte, manche wie Puppen im Spielwarenladen daliegend, manche wie wächserne Weihnachtsengelchen, doch muss sich erst erweisen, ob nicht Misshandlung oder Kindesmord sie so frühzeitig zu Engeln gemacht hat. Hinter den Schaufenstern der Publikumshalle liegen auf schrägen Brettern mit ihren Kleidern bedeckt die Namenlosen. Wasserleichen, violett und furchtbar aufgeschwemmt, mit Zetteln am Schleusenufer geborgen, am Cottbuser Ufer geborgen, im Nordhafen aus dem Wasser gezogen, aufgefischt beim Bahnhof Jungfernheide-Charlottenburg. Und die Erhängten aus dem Tiergarten. Sind Tote hier in den Schaukästen, dann fehlt es ihnen auch an lebenden Besuchern nicht. Die Tafel »Leichenschauhaus geöffnet« ist eine Einladung. Kutscher steigen ab, ihr Gefährt auf der Straße stehen lassend. Schulkinder versuchen einzudringen, aus den Geschäften und Häusern holt der Nachbar den Nachbarn zur unentgeltlichen Schaustellung. Habitué und Passanten treiben sich in der Halle umher, die in ihrer langgestreckten Form mit dem Glasdach und der metallenen Geländerstange wie der Raubtierpavillon des Zoologischen Gartens aussieht. Die Lebenden apostrophieren die Toten in den gläsernen Käfigen mit berlinerisch-zynischen Bemerkungen. »Mensch, du hast dir Jans Dufte aus, ihr badet. Nun werde ich 6 Wochen lang kein Wasser trinken können. Kick mal den an, der sieht ja wie ein Gorilla aus. Oder die lacht ja, also scheint's drüben Jans schön zu sein.« Die rohesten Witzreißer sind die sentimentalsten. Dass wirklich durch das Ausstellen jemand festgestellt wird, kommt selten genug vor. Klammer auf. Lag doch die Leiche eines im Hamburger Yoshiwara in der Schwiegerstraße verstorbenen Greises einen ganzen Tag lang öffentlich im dortigen Schauhaus, ehe man sicherstellen konnte, dass es der König von Dänemark sei, Klammer zu. Nach 3 Wochen dieses Verkehres der unbekannten Toten mit den Lebenden holt man die Leichen aus ihren Glashäusern, wo ein Ventilatoren- und Röhrensystem sie mit eisiger, ammoniakkomprimierter Luft frisch erhalten hat, sperrt sie in einen magistratlich beigestellten Sarg, genannt Nasenquetscher, und begräbt sie. Aber nicht, bevor man sorgfältig Fotografie, Personsbeschreibung, Todesart, Monogramme der Wäsche, Proben von Hemd, Hosen, Rock, Mantel und Hutstoff, Knöpfe und Tascheninhalt in die umfangreichen Regale des Kommissariats zur Sicherstellung von Leichen eingereiht hat. Noch am Grabe pflanzt man die Hoffnung auf. Ende von Abschnitt 52.